Dialoge Seite 198. Machiavell. Der Beruf der Rechtsanwälte schafft kalte Charaktere, die hartnäckig an ihren Grundsätzen festhalten. Geister, deren Streben dahin geht, in den Handlungen der Regierung nach der reinen Gesetzlichkeit zu forschen. Der Advokat hat nicht wie der Richter den gleichen hohen Sinn für die sozialen Notwendigkeiten.